Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also bevor ich jetzt anfange mit der Sendung, muss ich praktisch eine Vorsendung machen. Im Grunde genommen, also ich will ein paar Vorbemerkungen machen zu dem Thema, worum es heute geht, weil das Thema ist nicht einfach. Ich will mal so anfangen. Es gibt Erfahrungsbereiche, die uns nicht zur Verfügung stehen. Das ist einmal die Welt der Elementarteilchen. Also das ganz, ganz, ganz Kleine, aus dem wir ja bestehen, aus diesem ganz Kleinen, davon haben wir eigentlich keine Ahnung. Wir können zwar Experimente machen, wir können sogar darüber was berechnen, aber im Grunde genommen für uns, also als Otto-Normalverbraucher, für den normalen Homo sapiens sapiens, ist diese Welt des ganz Kleinen nie erfahrbar. Man kann zwar Geld damit verdienen, aber das müssen wir ein andermal bearbeiten, aber das ist nicht erfahrbar. Also wir wissen nicht genau, wie das mit den Elektronen ist und was die da eigentlich so machen, obwohl wir in den Schulbüchern immer gesehen haben, wie die da um die Atomkerne herumreisen, aber wirklich wissen wir gar nichts eigentlich. Können es nur vermuten, weil offenbar das, was wir tun dort, mit dem, was wir darüber gedacht haben, in irgendeiner Art von Übereinstimmung steht. So. Demgegenüber steht die Welt des ganz Großen, des Riesigen. Ne? Zum Beispiel Galaxien, Galaxienhaufen, der riesige leere Raum zwischen den Galaxien, all das ist auch für uns nicht erfahrbar. Wie ich immer sage, was sind 400.000 Kilometer? Dann sagt einem ein amerikanischer Astronaut, das sind 5 Tage. Man braucht einfach 5 Tage für 400.000 Kilometer, um dahin zu kommen, also bis zum Mond zum Beispiel. Also wir haben es hier mit 2 Gebieten zu tun, die einfach jenseits unserer direkten Erfahrbarkeit sind. Und dann gibt es aber über diesen Gebieten noch ein unglaubliches Gebiet, und das ist das Gebiet des Alles. Das Alles Umfassende, also des Kosmos, des Universums an und für sich. Und dieses Universum, das Schicksal dieses Universums, das ist Gegenstand der Kosmologie. Und es gibt in der Kosmologie 2 große Fragen. A, wie hat es angefangen? Und B, was wird daraus werden? Ja, wir haben schon mal über die Zukunft des Universums gesprochen, aber in der Kosmologie gibt es einen Begriff, den will ich heute mal erklären. Das war jetzt eine lange Vorrede, aber das müssen wir uns gönnen, weil es ist nicht einfach. Die Sendung heute heißt, was ist der Big Crunch? Ist also eine deutsch-amerikanische Produktion sozusagen heute. Also, was big ist, ist klar. Big ist groß. Aber was ist Crunch? Ja? Der Big Crunch. Man könnte Big Crunch im Gegensatz zu Big Bang, dem Anfang, dem Urknall, könnte man Big Crunch mit dem Endknall übersetzen, vielleicht. Ja? Also das Ende. Und das ist eines der Lösungen von Gleichungen, die auch nicht so einfach zu verstehen sind, nämlich der Feldgleichung der allgemeinen Relativitätstheorie. So, jetzt wollen wir mal ganz langsam und von vorne beginnen. Worum geht es eigentlich? Es geht um die entscheidende Frage, in welchem Universum leben wir überhaupt? Die Tatsache, dass wir in diesem Universum leben, ja, also Sie sind ja hier, ich bin, also Sie sind da, ich bin hier, bedeutet ja, wir sind tatsächlich existent. Ja? Wir sind da, das Universum ist also da. Das bedeutet mit anderen Worten, es ist noch nicht weg. Es ist noch nichts passiert von dem, was man vielleicht mit einem Big Crunch zusammenbringen könnte. Ne? Das ist also in der Zwischenzeit nicht wieder kollabiert, das Universum. Im Gegenteil, Sie wissen natürlich alle, das Universum expandiert. Das Universum ist ein expandierendes. Das heißt, der Raum breitet sich aus. Die Galaxien, alle Objekte im Universum, die von dieser Expansion betroffen sind, ja, die entfernen sich voneinander, weil der Raum sich ausbreitet. Warum breitet sich der Raum aus? Kann ich nur sagen, das wissen wir nicht. Kann ich nur die Schultern zucken und heben, das wissen wir nicht. Aber eine Lösung der Einsteinschen Feldgleichung sagt, dass tatsächlich der Raum sich ausbreitet. Ein expandierendes Universum ist eine Lösungsklasse der allgemeinen Relativitätstheorie. Und man hat beobachtet, dass tatsächlich die Galaxien, je weiter sie von uns entfernt sind, umso schneller bewegen sie sich von uns weg. Ja? Das würde allerdings jeder beobachten. Nur um erstmal dieses Missverständnis zu klären, das wird jeder Beobachter im Universum beobachten, dass alles, was von ihm sehr weit entfernt ist, sich mit immer größerer Geschwindigkeit von ihm wegbewegt. Also wir haben keinen besonderen Platz. Nicht, dass Sie jetzt denken, wir würden im Mittelpunkt des Universums sitzen. Nee, nee, nee, nee. Also das gilt für alle Beobachter im Universum. Die sehen überall das Gleiche. Soweit, so gut. Also wir haben zunächst einmal grundsätzlich erstens die Beobachtung, das Universum expandiert, wunderbar. Zweitens, wir haben eine Theorie, die erklärt, wenn sich das Universum ausbreitet, also wenn der Raum im Universum sich ausbreitet, was daraus werden wird. Und zwar gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten. Entweder, und da bin ich schon wieder beim Dasein, also denken Sie, ich sage ja kein Wort umsonst in dieser Sendung, es ist also nicht so, das Universum ist da, es ist noch da, weil wir da sind. Ne? Also es ist nicht unbedingt da, weil wir da sind, aber es ist da. Denken Sie nicht, der faselt. Nee, nee, nee. Das ist schon wichtig. Daran sollten Sie Es ist also noch nicht zusammengefallen. Denn eine Lösungsklasse, nee, das verrate ich Ihnen noch nicht. Ich sage Ihnen erstmal die beiden anderen Lösungsklassen. Es gibt eine Lösungsklasse, die sagt, das Universum expandiert wahnsinnig schnell. Unglaublich, ungeheuerlich schnell. Das hätte ein Problem gebracht, nämlich das Problem, dass in einem zu schnell expandierten Universum sich keine Galaxien hätten bilden können. Ne? Denn die Galaxien, die sind ja etwas, was der allgemeinen Expansion entgegenzuwirken scheint. Denn das hat ja Materie sozusagen sein eigenes Ding gedreht. Das ist nämlich in sich zusammengefallen. Wenn die Expansion zu schnell wäre, hätte Materie gar keine Möglichkeit gehabt zu kollabieren. Das ist also die ganz schnelle Variante. Das scheint auch nicht passiert zu sein, denn, na, wie ist das Argument? Genau, wir sind da, es gibt Galaxien, also kann das Universum nicht zu schnell expandiert sein. Dann gibt es noch die Variante, dass das Universum sozusagen mit sehr gleichmäßiger Geschwindigkeit expandiert, in einem sogenannten flachen Universum. Und dann die dritte, und darüber wollen wir jetzt vor allen Dingen reden, das ist die Variante, dass das Universum wieder in sich zusammenfällt. Ja, also es fängt an zu expandieren, erreicht einen maximalen Radius und fällt wieder in sich zusammen. Aus. Und diese in sich zusammenfallenden Universen, die hätten also als Endzustand den Big Crunch. Alles wäre zu Crunchy Müsli verarbeitet worden. Das muss man sich so vorstellen. So, und jetzt müssen wir natürlich die Frage stellen, von was hängt denn das jetzt ab? Welches Schicksal das Universum erleidet? Also unser Universum. Wir werden übrigens die nächste Sendung machen über Paralleluniversen. Noch viel weiter. Da wird es noch viel kryptischer werden. Also wir reden jetzt mal nur über unser Universum. Das Universum, in dem wir drin sind, in dem die Naturgesetze so sind, dass es mindestens auf einem Planeten, möglicherweise auf vielen anderen auch, zu Leben gekommen ist und vielleicht sogar zu intelligentem Leben. Na, nur mal gucken. Also, wovon hängt es ab, dass ein Universum nicht zu schnell expandiert, aber offenbar auch nicht so schnell wieder in sich zusammengestürzt ist? Also, um das mal kurz zu sagen, unsere Erde ist zusammen mit dem Sonnensystem 4,5 Milliarden Jahre alt. Das Universum, in dem wir leben, hat so 13,7 Milliarden. Also in den letzten 13,7 Milliarden Jahren ist es mit unserem Universum offenbar noch nicht passiert, dass ein maximaler Radius gefunden worden ist. Also, ich beantworte jetzt endlich mal die Frage, wovon hängt es denn ab? Nun, ganz naiv würde man natürlich sagen, ne, irgendwas, was auch immer der Grund gewesen ist, hat dazu geführt, dass das Universum expandiert. Im Universum ist Masse drin. Welche Kraft vermittelt die Masse? Die Schwerkraft. Was für eine Eigenschaft hat die Schwerkraft? Die Schwerkraft zieht. Also, wenn ein Universum sehr viel Masse hat, dann würde also die Masse, die im Universum drin ist, der allgemeinen Expansion entgegenwirken und würde das Universum quasi wieder zusammenziehen. Deswegen spricht man also von einer sogenannten kritischen Dichte. Ist die kritische Dichte überschritten, fällt das Universum wieder in sich zusammen. Ist die kritische Dichte unterschritten, hat man also viel weniger als die kritische Dichte, dann schießt das Universum auseinander, die Expansion gewinnt. Und dann gibt es noch den Fall, das ist der Fall, wo die Dichte exakt gleich der kritischen Dichte ist. Das ist so ein bisschen, das hört sich so an wie, na, also genau auf der Rasierklinge, ja, exakt drauf. Und Sie werden lachen, wir sitzen natürlich genau in einem Universum, was exakt die kritische Dichte hat. So weit sind wir inzwischen, das wissen wir. Unser Universum wird keinen Big Crunch erleben. Aber man könnte natürlich die Frage stellen, wenn man so, sagen wir mal, so knapp drüber ist. Wir können ja vielleicht noch nicht so genau messen, vielleicht gibt es ja, sagen wir mal, so ein Promille mehr als die kritische Dichte. Könnte ja sein. Ist jetzt eine reine Spekulation. Jetzt machen wir einfach mal die Sendung, was wäre, wenn. Also, was wäre, wenn wir so ein bisschen mehr hätten als die kritische Dichte? Dann würde tatsächlich das Universum irgendwann anfangen, also die Energiedichte im Universum würde dann ausreichen, der allgemeinen Expansion entgegenzuwirken. Das Universum würde zusammengezogen werden und dann würde also der Raum nicht mehr expandieren, sondern würde schrumpfen und der ganze Schlamassel, der im Universum sich irgendwie abgespielt hat, würde in einer ultradichten, ultraheißen, sehr, sehr kleinen, tja, wie soll ich das jetzt benennen? Ich weiß ja noch nicht mal, wie ich es am Anfang benennen würde, dann weiß ich natürlich auch nicht, wie der Endzustand. Ich bin in einem sehr, sehr extremen Zustand, würde sich das Universum beenden. Das wäre dann der Big Crunch. Man kann nun die Frage stellen, wenn wir irgendeine Art von Abweichung haben von der kritischen Dichte, wie wird sich das auswirken auf die Bedingungen für Lebewesen? Also für die Bedingungen, dass dieses Universum überhaupt Lebewesen schaffen kann. Das ist echt irre. Da kann man nämlich zum Beispiel fragen, also wir gehen in der Zeit jetzt zurück und zwar an den Anfang. Wir gehen ganz an den Anfang und sagen, ja, wir geben einfach diesem Universum mal ein bisschen mehr als die kritische Dichte. Was wird denn passieren? Das Universum wird, wenn wir sehr viel drüber tun, ja, dann wird das Universum aufblenden, zack, wird wieder zusammenfallen. Wir kommen immer näher an die kritische Dichte, also wir geben jetzt nicht so viel drauf und das Universum wird also immer und immer größer werden, aber irgendwann wieder an sich zusammenfallen. Man kann zeigen, das ist jetzt eine mathematische Spielerei, das kann ich mir jetzt hier in dieser Sendung nicht so beweisen, aber glauben Sie es mir, man kann zeigen, dass damit es Lebewesen in einem Universum geben kann, man so gut wie gar nicht von der kritischen Dichte abweichen darf. Das heißt mit anderen Worten, die Anfangsbedingungen, die Bedingungen, die dazu geführt haben, dass dieses, unser Universum so ist, wie es ist, müssen am Anfang extrem gut vorgegeben worden sein, will ich mal sagen. Also ich mache jetzt hier keine theologische Sendung, das will ich nicht machen. Um Gottes Willen, netter Satz. Nein, was ich meine ist, man kann zeigen, dass die Bedingungen, die in einem Universum zu einem Big Crunch geführt hätten, so scharf sein müssen, dass es im Grunde genommen gar keine andere Möglichkeit gibt, als es gäbe keine Fernsehsendung in einem Universum mit Big Crunch, ja, weil da gäbe es keine Lebewesen, die würden auch kein Fernsehen machen. Ja. Auf der anderen Seite würde es auch keine Lebewesen geben in einem Universum, das zu schnell expandiert. Es gäbe keine Galaxien, es gäbe keine Sterne, es gäbe keine Planeten, es gäbe keine Lebewesen, es würde natürlich auch keine Zuschauer geben und niemanden, der die Fernsehsendung machen kann. Das heißt, die Anfangsbedingungen des Universums sind extrem fein aufeinander abgestimmt. Extrem fein. Der Big Crunch ist in gewisser Weise eine dieser Maßnahmen, die rein mathematische Konsequenzen darstellen, der allgemeinen Relativitätstheorie, der Feldgleichen der allgemeinen Relativitätstheorie. Die Energiedichte in unserem Universum ist, ich will es mal so sagen, also sagen wir mal Politikerdeutsch, so nach dem Motto, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, momentan, nach dem momentanen Stand der Beobachtung so, dass wir genau im kritischen Universum sind, also mit exakt der Energiedichte, ich benutze jetzt das Wort Energiedichte, weil de facto ist das Universum, wie Sie als alte Alpha Centauri-Zuschauer natürlich längst wissen, ist das Universum ja nicht mit Materie angehäuft. Wir haben ja nur 30% der Energiedichte im Universum besteht tatsächlich aus Materie. 70% besteht aus dunkler Energie, ja, wo wir immer noch nicht wissen, obwohl wir jetzt schon einige Jahre Alpha Centauri-Sendungen machen, immer noch nicht wissen, was es eigentlich ist. Das wissen wir noch nicht. Ja. Und das Universum besteht aus Strahlung, aus dunkler Materie, ja. Das ist nicht das Material, aus dem wir sind. Wir bestehen aus baryonischer, leuchtender Materie und aus dunkler Energie. Und alles, nach allem, was wir wissen, ist der Big Crunch für uns, für unser Universum, kein Zielpunkt. Ja? Der Endknall wird nicht auftauchen. Wir werden natürlich trotzdem weitermachen. Wir werden versuchen, da immer genauer und genauer zu messen. Und so, dass ich vielleicht in ein paar Jahren dann mal eine Sendung machen kann, dass der Big Crunch definitiv kein Schicksal unseres Universums ist, aber man kann sozusagen aus der eigenen Existenz, also aus der Existenz eines Beobachters, der auf einem Planeten sitzt und sich das Universum anschaut, direkt Aussagen machen über die Eigenschaften des gesamten Universums, obschon das nicht zu unseren Erfahrungswerten gehört. Ne? Wir können ja, so habe ich die Sendung ja angefangen, wir wissen weder was von den Elementarteilchen, noch wissen wir was von den großen Skalen. Das Interessante ist aber, über das alles, über das gesamte Dasein, kann man etwas lernen, wenn man von sich selber ausgeht. Ne? Und da fällt mir eigentlich an der Stelle nur noch ein, der Herr Lessing, kennen Sie noch? Der hat mal gesagt, die Suche nach Wahrheit ist viel köstlicher als ihr gesichertes Wissen.